Ich hatte mir immer eingebildet, die strahlenden Kastoren stünden tief im Salz, unterirdisch, und warteten darauf, dass dieses Atommüll-Zwischenlager zum Endlager erklärt werden würde. Aber sie stehen da hinten in einer Halle der Firma Brennelementlager Gorleben, nicht im Salz, nicht unterirdisch. Und um die Halle herum stehen Zäune, Erdwälle, Stacheldraht, Verbotsschilder, Metallzaunsysteme, Metalltor, Schleusen, Flutlichtpeitschenmasten, Videoüberwachungsanlagen.